Abschnitt 19 aus Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Christoph Stangenberg. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Der gestohlene weiße Elefant. Erster Teil. Die folgende merkwürdige Geschichte wurde mir von einem Manne erzählt, den ich zufällig auf der Eisenbahn kennenlernte. Er war ein alter Herr von mehr als 70 Jahren, dessen gutmütiges Gesicht und aufrichtiges Wesen jedem seiner Worte den unverkennbaren Stempel der Wahrhaftigkeit aufdrückte. Er sagte: »Sie wissen, welche Verehrung der königliche weiße Elefant von Siam bei der Bevölkerung jenes Landes genießt? Sie wissen, dass er den Königen geweiht ist, dass nur Könige ihn besitzen dürfen und dass er in einer Hinsicht selbst den Königen überlegen ist, indem er nicht bloß geehrt, sondern auch angebetet wird. Nun gut, als sich vor 5 Jahren Streitigkeiten über die Grenzlinie zwischen Britisch-Indien und Siam erhoben, stellte sich alsbald heraus, dass Siam Unrecht hatte. So wurde denn die Sache rasch und zur Zufriedenheit des Vertreters von England geregelt. Teils zum Zeichen seiner Dankbarkeit, teils auch wohl, um jede noch etwa vorhandene Spur von Missstimmung auf englischer Seite zu verwischen, beabsichtigte der König von Siam der Königin Victoria ein Geschenk zu senden, nach orientalischen Begriffen der einzig sichere Weg, einen Feind zu beschwichtigen. Dieses Geschenk sollte nicht nur ein königliches, sondern auch in jeder Beziehung einzig sein. Was konnte sich dazu besser eignen als ein weißer Elefant? Da ich eine angesehene Stellung im indischen Zivildienst einnahm, ward ich der Ehre gewürdigt, Ihrer Majestät das Geschenk zu überbringen. Man rüstete für mich und meine Dienerschaft nebst den Wärtern des Elefanten ein Schiff aus. Ich gelangte zur gehörigen Zeit im Hafen von New York an und brachte meinen königlichen Schutzbefohlenen in einem prächtigen Quartiere zu Jersey City unter. Wir mussten notgedrungen einige Zeit rasten, bevor wir die Reise fortsetzten, denn die Kräfte des Tieres verlangten Schonung. 14 Tage lang ging alles gut. Dann begannen meine Nöte. Der weiße Elefant war gestohlen worden. Man hatte mich mitten in der Nacht aufgeweckt und von dem entsetzlichen Verlust benachrichtigt. Ich war einige Augenblicke außer mir vor Schreck und Angst. Dann wurde ich ruhiger und sammelte meine 5 Sinne. Ich sah bald, welchen Weg ich einzuschlagen hatte. Für einen vernünftigen Menschen konnte es in der Tat nur einen geben. Trotz der späten Stunde eilte ich sogleich nach New York und ließ mich von einem Schutzmann nach dem Hauptquartier der Geheimpolizei führen. Ich langte noch zur rechten Zeit an, gerade als der Chef, der berühmte Inspektor Blunt, im Begriff war, nach Hause zu gehen. Er war ein Mann von mittlerer Größe und gedrungenem Körperbau. Schon sein Anblick flößte mir Hoffnung und Vertrauen ein. Wenn er in tiefes Nachdenken versunken war, hatte er eine Art, die Brauen zusammenzuziehen und sich mit dem Zeigefinger nachdenklich auf die Stirn zu klopfen, die mich sofort überzeugte, es mit keiner gewöhnlichen Persönlichkeit zu tun zu haben. Ich trug ihm meine Sache vor. Sie brachte ihn nicht im geringsten aus der Fassung, ja machte sichtlich nicht mehr Eindruck auf seine eherne Selbstbeherrschung, als wenn es sich um einen gestohlenen Hund handelte. Er wies mir einen Sitz an und sagte ruhig: »Bitte lassen Sie mich ein wenig nachdenken.« Indem er das sagte, setzte er sich an seinen Schreibtisch und stützte den Kopf auf die Hand. Einige Schreiber arbeiteten am anderen Ende des Zimmers. Das Kratzen ihrer Federn war das einzige Geräusch, das ich während der nächsten 6 oder 7 Minuten hörte. Mittlerweile blieb der Inspektor in tiefe Gedanken versunken. Endlich erhob er das Haupt, und in den festen Zügen seines Gesichts lag etwas, was mir anzeigte, dass sein Gehirn seine Schuldigkeit getan habe und dass sein Plan fertig sei. Er sprach. Seine Stimme war leise und eindringlich. »Kein gewöhnlicher Fall das. Jeder Schritt muss vorsichtig geschehen. Jeder Schritt muss sicher gemacht werden, bevor der nächste gewagt wird. Und die Sache muss verschwiegen bleiben. Tiefes, unverbrüchliches Geheimnis. Sprechen Sie mit niemandem darüber, nicht einmal mit den Reportern. Ich will dafür sorgen, dass Sie nur erfahren und berichten, was meinen Zwecken dient.« Er schellte. Ein Jüngling erschien. »Alerich, sagen Sie den Reportern, sie sollen vorläufig dableiben.« Der Jüngling verschwand. »Und nun zur Sache. Und das systematisch. In meinem Beruf kann man es zu nichts bringen ohne strenge und genaue Methode.« Er ergriff eine Feder und legte sich einen Bogen Papier zurecht. »Nun, der Name des Elefanten?« »Hassan ben Ali ben Selim Abdallah Mohammed Moshe Alhamal Yamtset Djejeboy Duleb Sultan Ebu Budbor.« »Sehr gut. Rufname?« »Jumbo.« »Sehr gut. Geburtsort?« »Die Hauptstadt von Siam.« »Eltern lebend?« »Nein, tot.« »Hatten Sie noch andere Nachkommenschaft?« »Nein, er war der einzige Sohn.« »Gut, diese Personalien genügen für diese Rubrik. Und nun bitte beschreiben Sie den Elefanten und lassen Sie keine Einzelheit aus. Sei sie auch noch so unbedeutend, das heißt unbedeutend von Ihrem Gesichtspunkt aus. Für Leute meines Berufs gibt es keine unbedeutenden Einzelheiten.« Ich beschrieb und er schrieb nieder. Als ich zu Ende war, sagte er, »Hören Sie zu und berichtigen Sie mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe.« Er las wie folgt. Höhe 19 Fuß, Länge von der Stirn bis zum Schwanzansatz 26 Fuß, Länge des Rüssels 16 Fuß, Länge des Schwanzes 6 Fuß, Totallänge einschließlich Rüssel und Schwanz 48 Fuß, Länge der Fangzähne 9,5 Fuß, Ohren im Verhältnis zu diesen Dimensionen, Fußspur gleich der Spur eines Fasses, das man im Schnee aufrecht stellt. Farbe des Elefanten ein schmutziges Weiß, hat in jedem Ohr ein Loch von der Größe eines Tellers zum Einhängen von Schmucksachen. Besitzt in hohem Grade die Gewohnheit, Gaffer mit Wasser zu bespritzen und mit seinem Rüssel nicht nur Leute, mit denen er bekannt ist, sondern selbst Fremde zu misshandeln. Hat eine Narbe unter der Achselhöhle, hinkt ein wenig auf dem rechten Hinterbein und hatte, als er gestohlen wurde, auf dem Rücken einen Turm mit Sitzen für 15 Personen und eine Satteldecke aus Goldbrokat von der Größe eines gewöhnlichen Teppichs. Das Signalement war tadellos. Der Inspektor schellte, händigte Alerich die Beschreibung ein und sagte, »Lassen Sie sogleich 50.000 Exemplare von diesem Signalement drucken und per Bahn an alle Polizeiämter und Pfandleiher in Nordamerika versenden.« Alerich zog sich zurück. »So, damit wären wir fertig. Nun muss ich eine Fotografie des gestohlenen Eigentums haben.« Ich gab ihm eine. Er betrachtete sie kritisch und sagte, »Sie muss genügen, da wir keine bessere haben, aber er hat den Rüssel aufgerollt und in den Mund gesteckt. Das ist schade, denn es kann leicht irreführen, weil er natürlich den Rüssel für gewöhnlich nicht so trägt.« Er schellte. »Alerich, lassen Sie sogleich 50.000 Abdrücke dieser Fotografie anfertigen und mit dem Signalement versenden.« Alerich ging, um seine Befehle zu vollziehen. Der Inspektor sagte, »Man wird natürlich eine Belohnung aussetzen müssen. Wie hoch meinen Sie?« »Welche Summe würden Sie mir raten?« »Vorerst würde ich sagen, nun, $25.000. Es ist eine verwickelte und schwierige Arbeit. Es gibt 1000 Gelegenheiten zum Entkommen und zum Verbergen. Diese Diebe haben überall Freunde und Helfeshelfer.« »Lieber Himmel, wissen Sie denn, wer Sie sind?« Das kluge Gesicht, geübt im Verbergen der Gedanken und Gefühle, verriet mir nicht das Mindeste. Ebenso wenig die vollkommen ruhig geäußerte Erwiderung. »Lassen Sie es gut sein. Vielleicht weiß ich's, vielleicht auch nicht. Wir gewinnen gewöhnlich einen ziemlich deutlichen Hinweis auf die Täter aus der Art und Weise, wie sie zu Werk gehen und aus der Größe ihres Raubes. Wir haben es hier nicht mit einem Taschendieb oder Uhrenabzwicker zu tun, darauf können Sie Gift nehmen. Dieser Gegenstand wurde von keinem Anfänger aufgehoben. Aber was ich sagen wollte, in Anbetracht der vielen Reisen, die gemacht werden müssen und des Eifers, mit dem die Diebe ihre Spuren verwischen werden, mögen $25.000 fast zu wenig sein. Doch kann man immerhin damit anfangen.« So einigten wir uns denn über diese Summe für den Anfang. Dann sagte der Inspektor, dem nichts entging, was nur irgendwie als Fingerzeig dienen konnte, »Es gibt in der Polizeigeschichte Fälle, die beweisen, dass Verbrecher durch Eigentümlichkeiten in ihrer Geschmacksrichtung entdeckt worden sind. Sagen Sie, was ist Ihr Elefant und wie viel? Was er ist? Einfach alles. Er ist einen Menschen, er ist eine Bibel, er ist alles, was zwischen Mensch und Bibel liegt. Gut, wirklich sehr gut, aber zu allgemein. Ich brauche Details. Details haben in unserem Beruf allein Wert. Also, die Menschen betreffend. Wie viele davon wird er, wenn sie frisch sind, zu einer Mahlzeit oder, sagen wir, während eines Tages verzehren? Er wird keinen großen Unterschied machen, ob frisch oder nicht. Und ich denke, dass 5 Menschen eine gewöhnliche Mahlzeit für ihn sind. Sehr gut, 5 Menschen. Wir wollen das notieren. Welche Rassen hat er am liebsten? In dieser Beziehung ist er nicht sehr wählerisch. Er zieht Bekannte vor, hat aber keinerlei Voreingenommenheit gegen Fremde. Sehr gut. Nun zu den Bibeln. Wie viele Bibeln würde er zu einer Mahlzeit brauchen? Eine ganze Auflage. Das ist kaum genau genug. Meinen Sie die gewöhnliche Oktavbibel oder die illustrierte Familienbibel? Ich glaube nicht, dass ihm an den Illustrationen viel liegen würde. Das heißt, er wird sie nicht höher schätzen als einfachen Druck. Sie haben mich nicht recht verstanden. Es kommt auf das Gewicht an. Die gewöhnliche Oktavbibel wiegt etwa 2,5 Pfund, während die Großquartbibel mit den Illustrationen von Doré 10 bis 12 Pfund wiegt. Wie viel Doré-Bibeln würde er wohl auf einmal verzehren? Man sieht, dass Sie den Elefanten nicht kennen, sonst würden Sie nicht fragen. Er frisst ganz einfach so viel, als man ihm gibt. Gut, drücken Sie es in Dollars und Cents aus. Wir müssen uns bestimmt fassen. Die Doré-Bibel kostet $100 pro Exemplar, in Juchtenleder gebunden. Er würde für etwa $50,000 brauchen, sagen wir, eine Auflage von 500 Exemplaren. So, das ist genauer. Ich will's notieren. Also, er isst gerne Menschen und Bibeln. Das hätten wir. Was isst er sonst? Ich brauche Details. Hat er keine Bibeln, so isst er Backsteine. Hat er keine Backsteine, so isst er Flaschen. Hat er keine Flaschen, so isst er Kleider. Hat er keine Kleider, so isst er Katzen. Hat er keine Katzen, so isst er Austern. Er isst ferner Schinken, Zucker, Pasteten, Kartoffeln, Kleie, Heu, Hafer und besonders Reis. Denn damit wurde er hauptsächlich aufgezogen. Kurzum, er frisst alles, was er kriegen kann. Sehr gut. Gewöhnliche Menge zu einer Mahlzeit? Nun, so zwischen 7 und 8 Zentner. Und er trinkt? Alles, was flüssig ist. Milch, Wasser, Schnaps, Sirup, Kastoröl, Kampfergeist, Carbolsäure. Es ist unnütz, auf Einzelheiten einzugehen. Was Ihnen Flüssiges einfällt, notieren Sie getrost. Sehr gut. Quantität? Notieren Sie 8 bis 25 Hektoliter. Sein Durst schwankt, sein Appetit wenig. Das sind alles sehr bemerkenswerte Anhaltspunkte und sehr dienlich zu seiner Aufspürung. Er schellte. Alleridge, senden Sie Captain Burns herein. Burns erschien. Inspektor Blunt enthüllte ihm die ganze Angelegenheit Punkt für Punkt. Dann sagte er in der klaren, entschiedenen Weise eines Mannes, der sich seinen Plan genau vorgezeichnet hat und ans Befehlen gewöhnt ist, »Captain Burns, weisen Sie die Detektivpolizisten Jones, Davis, Halsey, Bates und Hackett an, den Elefanten aufzuspüren.« »Sehr wohl, Sir. Weisen Sie die Detektivpolizisten Moses, Dakin, Murphy, Rogers, Tupper, Higgins und Bartholomew an, die Diebe aufzuspüren.« »Sehr wohl, Sir.« Senden Sie eine starke Wache, eine Wache von 30 auserlesenen Leuten mit einer Ablösung von 30 Mann, an den Ort, wo der Elefant gestohlen wurde. Sie sollen dort scharfe Wache halten, Tag und Nacht, und niemand, Reporter ausgenommen, ohne schriftliche Ermächtigung von mir in die Nähe kommen lassen. Sehr wohl, Sir. Verteilen Sie Detectives in gewöhnlicher Kleidung auf den Bahnhöfen, Dampfschiffen und Landungsdepots und auf allen Wegen, die aus Jersey City führen, mit dem Befehle, alle verdächtigen Personen zu durchsuchen. Sehr wohl, Sir. Versehen Sie alle diese Leute mit der Fotografie und dem Signalement des Elefanten und instruieren Sie dieselben, alle Züge und abgehenden Fahrzeuge genau zu visitieren. Sehr wohl, Sir. Wenn der Elefant gefunden werden sollte, so ergreife man ihn und benachrichtige mich telegrafisch. Sehr wohl, Sir. Lassen Sie mich sogleich benachrichtigen, wenn eine Spur gefunden werden sollte, Fußspuren oder dergleichen. Sehr wohl, Sir. Erlassen Sie einen Befehl an die Hafenpolizei, fleißig am Ufer zu patrouillieren. Sehr wohl, Sir. senden Sie Detectives in gewöhnlicher Kleidung mit allen Bahnzügen ab. Nördlich bis Kanada, westlich bis Ohio, südlich bis Washington. Sehr wohl, Sir. Stellen Sie Sachverständige in allen Telegrafenämtern auf. Dieselben sollen auf alle Telegramme achten und sich die chiffrierten Depeschen entziffern lassen. Sehr wohl, Sir. Lassen Sie dieses alles mit der äußersten Heimlichkeit ausführen. Hören Sie, mit der undurchdringlichsten Heimlichkeit. Sehr wohl, Sir. Rapportieren Sie mir pünktlich zur gewöhnlichen Stunde. Sehr wohl, Sir. Nun können Sie gehen. Sehr wohl, Sir. Und fort war er. Inspektor Blunt war einen Augenblick still und nachdenklich. Dann ließ das Feuer in seinen Augen nach und verlosch. Hierauf wandte er sich zu mir und sagte in ruhigem Ton: »Ich rühme mich nicht gern. Es ist das nicht meine Sache. Aber wir werden den Elefanten finden.« Ich schüttelte ihm warm die Hand und dankte ihm. Der Dank kam von Herzen. Je mehr ich von dem Manne gesehen hatte, desto mehr schätzte und bewunderte ich ihn, desto mehr staunte ich über die mysteriösen Wunder seines Berufs. Dann trennten wir uns für die Nacht und ich ging nach Hause, mit viel leichterem Herzen, als ich gekommen war. Ende von Abschnitt 19.